WDR 5 Doc 5, das Feature. Bei Jürgen Klopp habe ich es ja im Fernsehen gesehen. Also ich kann mich mit dem jetzt so ungefähr vergleichen. Sieht gut aus, passt. Möchte ich auch. Ich habe viele 70-jährige Patienten, die vor zwei Generationen mit 52 nicht so ausgesehen haben. Das war mein eigenes Spiegelbild gewissermaßen, das jetzt akut mir nicht mehr optimal gefallen hat. Aber es gibt auch Stufen, so in der Karriereleiter, die man dann besser emporspringt, wenn man eine gewisse Zeit lang vielleicht dynamisch, jung, sportlich wirkt. Und das sehen viele so. Während das bei den Frauen ein langsamer, kontinuierlicher Anstieg ist, ist das doch so, dass zum Beispiel die Männer inzwischen wesentlich mehr Eingriffe durchführen lassen. Das meiste wird hier bar bezahlt. Und der Spruch kommt immer wieder, mein Mann darf alles essen, aber muss nicht alles wissen. Es gibt keine risikofreie OP und es gibt auch keine komplikationsfreie OP. Natürlich sage ich dem Patienten, das ist eine total unnötige Operation. Das ist ja kein körperliches Leid, das ist keine Krankheit, sondern es ist im Grunde ein Wunsch, den man hat. Das ist Wunschmedizin. Wobei man gerade in der Wunschmedizin Dinge, die nicht notwendig sind, besonders gut arbeiten muss. Und mit dem Begriff Schönheitschirurg, der ja kein geschützter Begriff ist, kann sich jeder Schönheitschirurg nennen und dadurch eine Qualifikation vortäuschen, wo eigentlich überhaupt keine Qualifikation ist. Das ist ein Kunstbegriff. Was erschreckend ist, dass die Preise sich wirklich gegenseitig unterbieten. 800 Euro Rumänien hätte ich nicht gemacht. 2,5 Prag habe ich gemacht. Operation Schönheit. Das attraktive Geschäft mit dem Körper. Ein Feature von Susanne Rabsal. Mit 25 hatte ich noch eine recht lange Haarefrisur, ne, so mit Seidenscheitel. Und die waren lang, die Haare, muss man so sagen. Ja, mit 30 ging es noch, aber so mit 35, da kam schon die Überlegung auf, das machen zu lassen. Stefano ist 45 Jahre. Vor 20 Jahren spielte er als Gitarrist in einer Band. Er liebte Rockmusik und Konzerte, bei denen Musiker von Van Halen und Deep Purple mit nacktem Oberkörper und Brustbehaarung über die Bühne tobten und gemeinsam mit ihren Fans die Löwenmähnen zum Gitarrenriff schleuderten. Haare sind für ihn Lebensgefühl und persönliche Identität. Also ich hing immer so ein bisschen dran. Ich hatte gerne volles Haar und ist das dann doch ein bisschen schmerzhaft, wenn da die Hälfte fehlt und... Ja, dann habe ich mich entschieden, das machen zu lassen. Damit befindet sich der Kfz-Mechaniker in bester Gesellschaft. Immer mehr Deutsche lassen ihr äußeres Erscheinungsbild frisieren. Um jünger und frischer auszusehen, sind sie bereit, eine Menge zu investieren. Allein 130.000 Schönheitsoperationen werden jährlich in Deutschland durchgeführt. Tendenz steigend, meldet die Deutsche Gesellschaft für Ästhetische und Plastische Chirurgie, DGRPC, auf der Basis jährlicher Befragungen. Ultraschall, Laser und minimalinvasive Behandlungen wie Faltenmedizin oder Stefanos Haartransplantation sind dabei nicht eingerechnet. Die tatsächlichen Zahlen mutmaßen Experten, wie die Fachärztin für plastische Chirurgie, Dr. Annette Kleinschmidt, liegen deutlich höher. Man muss wirklich sagen, dass es kaum eine gute Datenlage gibt, die in irgendeiner Weise reproduzierbar oder gut evaluiert ist. Und die einzigen Daten, die es zu diesem Thema gibt, sind die von der Deutschen Gesellschaft für Plastische und Ästhetische Chirurgie. And these are the hairs. Ich könnte theoretisch alle nachziehen, aber ich glaub's mal. Auf der Suche nach den günstigen Deals landen Patienten bei Anbietern, die in keiner Statistik der Fachverbände erfasst sind, bemerkt der Schatzmeister der DGRPC, Dr. Helge Jens aus Aachen. Von daher gibt es sicherlich auch einen Graumarkt von Patienten, die Behandlungen im Ausland durchführen lassen, wo die Qualitätsunterschiede auch in der Ausstattung der Kliniken und in der Nachbehandlung sicherlich massiv sind, wo auch zum Teil minderwertige Brustimplantate verwendet werden und so dann doch auch billigere Behandlungen durchgeführt werden können. Schon vor 1200 Jahren hatte die plastisch-chirurgische Medizin ihre Anfänge mit der Wiederherstellung von Verstümmelungs-, Folter- und später von Kriegsopfern. Heute ist daraus ein unübersichtlicher Geschäftsbereich geworden. In Deutschland drängen gut getarnte Geschäftsleute auf den attraktiven Markt, beklagen Fachärzte. And I want so badly to be good. Good. Good. Es geht vor allem um den Wunsch nach Jugendlichkeit und Attraktivität. Quer durch alle Gesellschaftsschichten wird aufgepumpt und abgesaugt, vergrößert, verlängert und verkleinert, unterspritzt, gestrafft, gezupft und gebleached. Botox ist mittlerweile in jeder Munde. Meine älteste Patientin ist 86 Jahre alt und meine jüngste um die 25. Das geht von der Krankenschwester, die sich Botoxen lässt, bis hin zur Geschäftsfrau, dem Geschäftsmann, die möglichst unerkannt schnell abends mal in die Praxis wollen. And spray like this, yeah. About how every 30 minutes for 3 days. Fachärzte wollen Leid lindern und lehnen 10-20% der Anfragen ab, betonen sie, wohl wissend, dass sich Konkurrenten über diese Patienten freuen. Grenzen der moralischen Verantwortung verschwimmen, Hemmschwellen und Barrieren fallen. Seriöse Angebote lassen sich für den Kunden nur schwer von riskanten Billig-Packages unterscheiden. Es machen ja nicht nur Frauenärzte oder Allgemeinmediziner, weil sie auf einem Wochenendkurs das gelernt haben. Inzwischen macht es auch jede dritte Kosmetikerin, die überhaupt keine medizinische Grundlagenausbildung hat. Es besteht da sicherlich eine Gefahr. Aha. Das ist die Entnahmestelle da hinten teilweise. Mit Stefano und seinem Wunsch nach vollem Haupthaar beginnt das Feature eine Reise durch den Körper und eine Erkundungstour durch einen rasant wachsenden, nebulösen Markt mit all seinen Chancen und Nebenwirkungen, nackten Tatsachen und skurrilen Formen. Und mit Patienten, die, wie Stefano, ihre ganz persönlichen Motive haben, die Kosten und Risiken einer Behandlung einzugehen. Mein privates Wohlgefühl, wenn ich vor dem Spiegel stehe, schafft mir eine Selbstzufriedenheit. Ich bin auch nicht so der Typ, der mit Vollbart oder wie so ein richtig erwachsener voll ausgewachsener Mann jetzt rumläuft, mit dem Alter entsprechend, sondern ich bin eher doch mehr so ein bisschen der jugendliche Typ geblieben. Und da gehören dann die Haare doch ein bisschen dazu. Kopenhagen. 2 Spazierminuten von Schloss Amalienborg, der Stadtresidenz der dänischen Königin, entfernt. In einem kleinen Behandlungszimmer liegt Stefano seit 3 Stunden auf dem Bauch. Sein kahlrasierter Hinterkopf ist mit blutroten, stecknadelkopfgroßen Punkten übersät und wird von dem griechischen Arzt Dr. George Santos bearbeitet. This is the first part of the procedure. It's called harvesting. Das ist der erste Teil der Behandlung, die Ernte. Damit die sehr empfindlichen Haarfollikel, die ich entnehme, nicht austrocknen, bewahren wir sie in einer Flüssigkeit bei sehr niedriger Temperatur auf. Dr. George Santos ist leitender Chirurg bei dem Unternehmen Haarkliniken in Kopenhagen. Er gilt international als Experte für moderne Einzelhaartransplantation. Auch Patienten der deutschen Niederlassung in Düsseldorf reisen zu ihm. Im Behandlungszimmer herrscht konzentrierte Stille. Nur das Radio läuft. He's harvesting now. He's collecting the hairs. Dr. Santos erntet gerade. Er sammelt die Transplantate ein und zählt sie dabei genau, erklärt Assistentin Ilona Schur, eine junge Frau mit streng zurückgekämmten Haaren und auffallend vollen Lippen. Seit Jahren reist sie mit dem griechischen Arzt durch Südafrika, Asien und Europa, um ihm zu assistieren, wenn er, wie heute bei Stefano, in akribischer Kleinstarbeit mit einem pinzettenähnlichen Spezialinstrument Follikel für Follikel aus der Kopfhaut pickt. Under the microscope in each graft. Unsere Assistentinnen reinigen jedes Transplantat unter dem Mikroskop von Fett und Gewebe, überprüfen, ob es gesund ist und verteilen es auf getrennte Schälchen, je nachdem, ob 1, 2, 3, 4 oder 5 Haare aus dem Follikel wachsen. Wie kleine Reiskörner schwimmen sie in den gekühlten Gefäßen. Jetzt haben wir den ersten Teil beendet. Stefano richtet sich auf, leicht benommen von der Lokalanästhesie. Kein Problem? Nö. Am Hinterkopf, dem Spenderareal, befestigen die Assistentinnen einen Schutzverband. Stefano wird in einen kleinen Warteraum geführt. Das Ledersofa, den Ledersessel, die Schale mit Nüssen und Trockenobst. Stefano nimmt alles nur beiläufig wahr. Jetzt vor kurzem habe ich gesehen, dass einige Leute, die ich kenne, sich das machen lassen. Die sind allerdings in die Türkei geflogen. So ein kostengünstiger Urlaub für 2000 Euro nur. Und das Ergebnis war nicht sehr schön. Die Haare waren sehr licht. Der Ansatz, ja, das... Nee, und außerdem fängt es hinten schon wieder an, bei denen auszufallen. Seine Internetrecherche führte ihn auf die Seite von Haarkliniken, einem seit 1972 erfolgreichen Unternehmen auf dem Markt. Und weiter zu der Gründerin der deutschen Niederlassung, Britta Richter. So, jetzt haben wir ja mal besprochen, wie das bei Ihnen aussehen könnte. Ich würde Ihnen gerne... Ein weißer Schreibtisch, ein aufgeklapptes Laptop in einem kleinen Düsseldorfer Beratungsraum. Dahinter Britta Richter mit schulterlangem blonden Haar. 95% ihrer Klienten seien Männer, für die das Thema Haupthaar vor allem eines ist. Das Thema ist sehr sensibel, höchst sensibel, wenn Sie ein Abendessen haben und da sitzen mehr als drei Männer am Tisch, dann ist das Thema absolut tabu. Also das ist gleichzusetzen mit Erektionsstörungen. Seit dem Bekenntnis des Fußballtrainers Jürgen Klopp zur Haartransplantation haben sich die Anfragen vervielfacht. Ein Haar kostet 3,20 Euro. Wer 4.000 Haare benötigt, muss mit rund 13.000 Euro rechnen. Manch einer zahlt es locker aus der Tasche, andere kratzen jeden Cent zusammen. Prominente aus Musik und Fernsehen, Bundesliga-Fußballer, Ärzte, Manager, Verkäufer und Handwerker kommen. Wenn man sieht, was Männer heute für einen Aufwand betreiben, sich morgens zu gelen, zu stylen, was an Wachsprodukten, also dieser Markt Männer und Haare, hat in den letzten 10 Jahren, seitdem ich in diesem Markt tätig bin, so an Bedeutung zugenommen, dass also gar nicht zu vergleichen ist mit dem, wie es früher mal war, ja, wie es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren war. What a man, what a man, what a man, what a mighty good man. I said, what a mighty good man. Was für die Haare gilt, gilt auch für die Haut und den Körper. Prominente wie Fußballstar David Beckham machten vor, was mittlerweile in allen Gesellschaftsbereichen angekommen ist, bemerkt Dr. Lutz Kleinschmidt aus Bensberg bei Köln. Auch Männer tun einiges dafür, um jung, attraktiv und sexy zu sein. Trotz weiblicher Attitüden büßen sie in puncto Schönheitsbestreben nicht an Männlichkeit ein. Ich glaube aber auch, dass Frauen den Anspruch an die Männer jetzt haben, dass die einfach gut riechen sollen, gut aussehen. Man sieht es ja auch an der Umkehrung, dass inzwischen viele prominente Frauen deutlich jüngere Männer haben, die dann auch ja nie so sehr super maskulin sind. Es sind ja so ein bisschen Toyboys, die sind ja eher so nett und jung und süß und so in diese Richtung. Was ein Berlusconi darf, das darf eben auch eine reiche Schauspielerin, eine Madonna. Die Zahl der ästhetisch-plastischen Behandlungen nimmt bei Männern deutlicher zu als bei Frauen, meldet die DGRPC. Waren das noch vor 5 Jahren etwa 8-9% Männer, die behandelt wurden, ist inzwischen im letzten Jahr die Behandlungsquote auf 17-18% gestiegen. Die Top 3 der beliebtesten ästhetisch-plastischen Behandlungen 2013 verteilen sich in Prozent wie folgt. Brustoperationen 18,3%, Lidstraffungen 15,5%, Fettabsaugen 14,0%. Bei Frauen liegt die Brustvergrößerung an erster Stelle, bei Männern ist es die Fettabsaugung. Lidstraffungen sind gleichermaßen begehrt. Sehr begehrt. Da wird Haut weggeschnitten, da wird, wenn man das ordentlich macht, nicht Muskel getrimmt, da werden Fettpolster verkleinert. Ja, das ist eine richtige Operation, auch mit Komplikationsmöglichkeiten und mit Vor- und Nachteilen, ja. Karlsruhe in der Klinik am Stadtgarten. Eine Patientin befindet sich in einem tiefen Schlaf, als ihr Dr. Bernd Loos eine Spritze direkt ins Augenlid setzt. Was sollte halt nicht so tief stechen, dass man den Augapfel nicht verletzt? Die Patientin lässt sich die Augenbrauen liften, die Oberlider straffen und den mittleren Gesichtsbereich unterspritzen. Es ist eher so, ja, schon Luxuschirurgie, ne? Bemerkt der ästhetisch-plastische Chirurg, während er am Haaransatz oberhalb der rechten Braue einen feinen, etwa 5,6 cm langen Schnitt zieht. Ein bisschen im Haar, da laufen Nerven hoch, die das Gefühl von der Kopfhaut machen, die sollte man nicht verletzen. Kopfhaut ist ziemlich gut auf Blut, deswegen blutet es da so stark. Das Blut verfängt sich in einzelnen Haarsträhnen. Tupfer färben sich kräftig rot. Von dem Schnitt aus schiebt er ein Raspatorium unter die Haut. Ein schraubenzieherähnliches Instrument. Sieht mir auf den Knochen, ne? Die Stirn des zarten Gesichts wölbt und beult sich in verschiedene Richtungen, während sich der Arzt mit präzisen, sicheren und teils kräftig ruckenden Bewegungen bis zur Augenbraue vorarbeitet. Ich löse die Knochenhaut ab hier. Die ist im Bereich von der knöchernen Augen vom Oberrand verwachsen. Sonst kann ich die Augenbraue nicht nach oben ziehen. Nach etwa einer Viertelstunde ist die klaffende Wunde einer feinen Naht am Haaransatz gewichen. Der gesamte Eingriff dauert eine Stunde. Kleine Narben werden bleiben, betont er. Man sollte dem Patienten auch eine möglichst realistische Erwartungshaltung vermitteln, dass die nicht denken, man kann zaubern und aus einem Maulesel ein Rennpferd machen. Das geht natürlich nicht. Die Patientin, eine 52-jährige Friseurin aus der Schweiz, wird wach. Ihre Augenlider sind geschwollen und wirken verklebt. Viele Patienten wahren eine ästhetische Behandlung noch immer als Geheimnis. Besonders auffallend ist das bei Männern, bemerkt Dr. Jens von der DGRPC. Das haben wir auch mit Zahlen belegt. Und zwar gab 23,8% der befragten Männer an, mit niemandem über so einen Eingriff reden zu wollen, während das bei den Frauen nur 13,3% waren. Jeder dritte männliche Patient ist laut DGRPC Single. 75% sind berufstätig. Ohren-OPs lassen die Herren im Schnitt mit 27, Hals-Stirn-Facelifts oder eine Kinnkorrektur mit 55 Jahren durchführen. Die Männer befassen sich grundsätzlich mehr mit den Korrekturen des Gesichtes. Facelift-Operationen, Ohrkorrekturen und Nasenkorrekturen sind auch bei den Männern beliebter als bei den Frauen. Gehen wir durch die Haut auf den Knorpel. Alles sehr feine Instrumente, wie Sie sehen. Diese schimmernde weiße Schicht ist der Ohrknorpel von hinten. Wir lösen jetzt die Haut vorsichtig in einer bestimmten Schicht ab. Im Operationssaal der Parkklinik Schloss Bensberg liegt ein Patient unter einer sterilen Abdeckung, umgeben von drei Assistentinnen, einem Anästhesisten und dem operierenden Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie Dr. Marc Funke. Wir formen die Anthelixfalte, also die Vorohrfalte, mit Naht, das heißt also mit Biegetechnik, und nehmen aber ein Stück aus der Muschel, weil die etwas zu groß geraten ist, heraus. Und da muss ich dann den Knorpel eben tatsächlich wirklich zerschneiden und wieder zusammennähen. Der Patient leide unter deutlich vergrößerten Ohrmuscheln und einer sogenannten asymmetrischen Abstehohrproblematik, erklärt der Arzt. Den geplanten Verlauf der Nähte hat er auf der Vorderseite der Ohren eingezeichnet. Und über diese Punkte steche ich nun von vorne Nadeln ein, um mir diese Einstiche auf der Rückseite dann für die Naht quasi durchzupausen. Rund 100 Ohrenkorrekturen führt Dr. Funke pro Jahr durch. Routine, sagt er, ersetzt ausführliche Beratungsgespräche nicht. Nicht nur, um die Patienten auf Risiken wie mögliche Einblutungen oder Deformierungen hinzuweisen, sondern auch, um zu erfassen, ob die Motive eine Operation rechtfertigen. Einer der Grundsätze ist ja, dass wenn ich nicht helfen kann, ich auf keinen Fall schaden darf als Arzt. Und es wird sich sicherlich immer jemand finden, der es dann doch macht. Aber man muss dann zumindest nicht derjenige sein, der den Patienten dann verschlimmbessert. Ja, wenn Sie sehen, wenn ich den Faden anziehe, formt sich das Ohr eigentlich sehr schön. Er hält kurz inne. Ja, auch in dieser Praxis nehme der Anteil männlicher Patienten deutlich zu. Nicht nur bei den Ohren. Gerade Faltenunterspritzung, Botulinumtoxin, Hyaluronsäurefiller ist etwas, was auch sehr häufig von Männern so ab Mitte 30 in Anspruch genommen wird. Als Motive nennen sie mehr Selbstbewusstsein, Akzeptanz im Freundeskreis, bessere Chancen bei jüngeren Frauen oder, immer häufiger, beruflichen Erfolg. Die jungen Wölfe, die dem alten Platzhirsch an dem Schuh sägen, sind dann natürlich körperlich häufig fitter aussehend. Also kann man mit einer Lidplastik oder mit einer Absaugung am Kinn seine Jugendlichkeit wieder betonen und gerade im direkten Vergleich sich sicherlich wieder etwas besser positionieren. Das haben wir schon auch, ja. Preise für die beliebtesten Behandlungen. Sie orientieren sich an den Fachverbänden, die sich auf das Krankenhausentgeltgesetz und die Gebührenordnung für Ärzte beziehen. Darin enthalten sind 1 bis 2 ausführliche Beratungsgespräche, Vorbereitung und Durchführung der vollständigen operativen Behandlung mit 2 Schwestern und bei Vollnarkose einem Anästhesisten sowie die komplette Nachbetreuung. Lidstraffen. Zwischen 1.500 und 2.000 Euro. Ohrenkorrekturen. 1.800 bis 2.500 Euro. Nasenkorrekturen. 3.500 bis 6.500 Euro, je nachdem, ob der Patient funktionelle, beispielsweise Atembeschwerden hat oder ein rein ästhetischer Wunsch besteht, beispielsweise eine Höckernase gegen eine mit Stups einzutauschen. Unterspritzungen. Je nach Umfang 250 bis 800 Euro. Eine Kinnaugmentation, das heißt eine Kinnvergrößerung mit Implantaten, liegt zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Straffungsoperationen. Oberschenkelstraffung, Bauchdeckenstraffung, Bruststraffung. Letztendlich liegen die Preise für solche Straffungsoperationen je nach Zeit und Operationsaufwand zwischen 4.000 und 7.000 Euro. Brustoperationen. Bruststraffung und Brustvergrößerung kosten je rund 6.000, eine Brustverkleinerung 7.000 Euro. Fettabsaugen. Richtet sich ebenfalls nach dem Umfang. Eine klassische Reithosendeformität mit ausladender Hüfte und einem verbreiterten Fettmantel am Oberinnenschenkel kostet beispielsweise zwischen 3.500 und 5.000 Euro. Wer im Internet sucht, landet schnell bei Angeboten im osteuropäischen Ausland, die durch Preise und Service bestechen. Zertifikate, schicke Praxisbilder, Vorher-Nachher-Fotos von zufriedenen Kunden, Fachärzte, die fließend Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch sprechen. Agenturen bieten kostenlose Hotline-Nummern in Deutschland an. Einfach, unverbindlich, unkompliziert. Zum Beispiel Kosmetik-OP, eine im bayerischen Wartenberg ansässige Firma, die Operationen in Tschechien vermittelt. Ich spreche mit Frau Bobacek, was kann ich für Sie tun? 10 Wochen hatte die Kontaktaufnahme gedauert. Nach mehreren Telefonaten und Mails ist Kosmetik-OP, anders als andere Anbieter, bereit, ein Beratungsgespräch zu führen. Wir dürfen es mitschneiden. Für welchen Eingriff interessieren Sie sich denn? Für eine Brustvergrößerung. Okay, also grundsätzlich haben Sie 2 Ablaufmöglichkeiten. Die sehr freundliche Sabrina Bovacek erklärt nun, dass das medizinische Vorgespräch mit dem Arzt und die Operation an getrennten Terminen oder, was die Patientinnen bevorzugen, um eine Reise zu sparen, an 2 aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführt werden können. Sie nimmt sich Zeit, gibt sich verständnisvoll. Wir sind eigentlich das Vorzimmer. Also Sie können uns von Montag bis Sonntag wirklich jeden Tag erreichen, was halt bei Ärzten oft schwierig ist. Also eine medizinische Beratung können wir nicht durchführen, aber grundsätzlich organisatorische Ablaufsachen, Nachbehandlungssachen, die können wir Ihnen schon jederzeit beantworten. Laut Facharztauskünften würde eine solche Brust-OP bei einem seriösen Anbieter in Deutschland rund 6.000 Euro kosten. Kosmetik-OP vermittelt die Patienten zu Kliniken an verschiedenen tschechischen Orten. Für Brustvergrößerungen seien alle Ärzte dort gleich gut qualifiziert. Alle verwenden schnittfestes Silikon und alle Implantathersteller, die verwendet werden, haben eine lebenslange Herstellergarantie. Frau Bovacek hat auf alle Fragen eine Antwort, wirkt kompetent. Gibt es Risiken? Nebenwirkungen? Natürlich, es ist ein Eingriff. Natürlich kann das passieren. Aber ein geschulter Arzt, der das häufig und regelmäßig routiniert durchführt, der weiß auch, wie er die Schnittführung setzen muss und wie die Implantate eingesetzt werden, dass es natürlich nicht vorkommt. 1 Jahr Garantie, wenn irgendwas ist oder Sie ein optisch unbefriedigendes Ergebnis haben, kann eine kostenfreie Nachkorrektur durchgeführt werden. Kosten ab 1.700 Euro. Dann würden noch Nebenkosten hinzukommen, wie der Klinikaufenthalt für die eine Nacht, das sind 120 Euro, 45 Euro für den Stütz-BH, den Sie tragen müssen und 200 Euro für Untersuchungen, Medikation, Verbände, Pflaster, das, was Sie so benötigen. Warum, muss ich jetzt mal fragen, ist es denn bei Ihnen so viel billiger als in Deutschland? Ja, man muss ganz klar sagen, erstens sind die Unterhaltungskosten wesentlich günstiger, die Personalkosten sind günstiger und der Arzt hat natürlich auch keine so hohen Gewinnerwartungen. Und das macht dann schon eine Differenz von 4.000 Euro aus? Ja. Alle Vorbereitungen bis hin zum Vertrag können über Hotline und Mail von zu Hause aus abgewickelt, Voruntersuchungen und Operationen an nur 3 Tagen in Prag durchgeführt werden. Für rund 2.100 Euro. Zum Vergleich: Facharzt Dr. Jens berechnet für eine Brustvergrößerung 6.000 Euro. Die Kosten setzen sich in etwa wie folgt zusammen. Die Premium-Implantate eines geprüften Herstellers mit FDA-Zulassung kosten rund 1.600 Euro. Hinzu kommen Kosten für weiteres Material, Personal, den stationären Aufenthalt in der eigenen Klinik von insgesamt 2.500 Euro. Nach Abzug der Mehrwertsteuer bleibt dem Arzt unterm Strich 760 Euro vor Steuern und Abzahlung der Praxiskredite. Höhere Fixkosten und die von plastischen Chirurgen beklagte Mehrwertsteuer in Deutschland, da erscheint es leicht plausibel, dass ein Facharzt im benachbarten Ausland gleiche Qualität für einen deutlich günstigeren Preis anbieten kann. Dagegen spricht im Prinzip, dass es ein reines Glücksspiel ist. Und wie bei jedem Glücksspiel können Sie auch dabei gewinnen. Also Sie können dort auch einen profunden und gut arbeitenden Kollegen erwischen. Aber Sie wissen es vorher nicht. Und was für mich ganz wichtig ist, ist sowohl die Vorbehandlung, wobei man seinen Arzt auch persönlich kennenlernen sollte, bevor man sich entscheidet, als auch die postoperative Nachbetreuung. All das hatte Barbara Heyer berücksichtigt, als sie sich für eine Brustoperation in Prag entschieden hatte. Seit ihrer frühen Schwangerschaft hatte die erfahrene Krankenschwester über eine Brust-OP nachgedacht. Vor über 15 Jahren war ich schon mal in der Klinik in Düsseldorf. Und die sagten mir damals, es wäre eine OP ohne Implantat nicht möglich. Ich wollte kein Implantat und es war auch von den Kosten unerschwinglich. Und habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen und habe gesagt, so, wenn du 40 wirst, kriegst du ein paar neue. Das war der Plan. Mit 39 begann sie intensiv im Internet zu recherchieren. Rumänien wäre das allergünstigste gewesen. Da kriegen sie eine Brust-OP für 800 Euro. Dann habe ich gesagt, nee. Also so ein ganz rotes Preisschild ist irgendwie jetzt auch nicht meine Abteilung. Dann habe ich mit 4 oder 5 Kliniken dann in Prag telefoniert und haben mir dann sofort erklärt, dass also in Deutschland es zugelassen ist, dass jeder Gynäkologe plastische Operationen durchführen darf. Das war mir bis dahin neu. Fand ich ziemlich erschreckend. Und in Tschechien, da die Bestimmungen sehr viel härter wären und man also noch zusätzlich zu der Gynäkologen-Facharztausbildung 5 Jahre Ausbildung bräuchte, um plastischer Chirurg zu sein. Das heißt, im Kopf setzt sich sofort fest, Moment mal, die sind ja sehr viel besser ausgebildet. Auch in Deutschland benötigen Fachärzte für plastische Chirurgie zwar eine mehrjährige Ausbildung, doch der Titel ist nicht notwendig, um zu operieren. Das, sagt Barbara Heyer, überzeugte sie von Prag. Sämtliche Vorbereitungen hat sie, bequem über eine Hotline in Erdingen, von ihrer Wohnung in Hürth bei Köln aus abgewickelt. Dann habe ich mir also bewusst einen Wiederherstellungschirurgen gesucht. Der hat irgendwie eine Klinik für Brandopfer geleitet. Und habe ich gedacht, mein Gott, wenn der Brandopfer wiederherstellen kann, dann sollte er das ja irgendwie auch mal geregelt kriegen. Und dann hatte ich also einen Termin. Die Klinik entpuppte sich als Praxis, die Woche über leer steht. Der konnte das gut erklären. Der ist also noch angestellt in einem Krankenhaus und macht dann eben diese plastischen OPs am Wochenende. Gut, mag auch so sein. Auch, dass sie im Voraus bar zahlen musste, schluckte sie. Vertraglich vorgesehen war, dass sie 2 Nächte stationär in der Klinik verbringt. Das war dann also so, dass ich morgens um 9 da sein sollte. Ich wurde um 2 operiert, war um 4 aus dem OP raus, hatte solche Schmerzen, dass die mich mit Morphium weggeschossen haben. Also erbrochen alles, es ging nichts mehr, ging gar nichts mehr. Und am nächsten Morgen um 8 kam Herr Doktor, hat mir im Jackett die Drainagen gezogen und ich wurde mit 2 Tablettchen Paracetamol ausgeschickt. Die Woche in Prag war noch in Ordnung. Zurück in Deutschland begann dann ein Albtraum. Nach 10 Tagen ging das Ganze los, dass sich das massivst entzündet hat, die Naht aufgegangen ist und dann seröse Flüssigkeit in Strömen lief. Also ich habe da innerhalb von 1/2 Stunde 3 Schnapsgläser rausgeholt. Das lief über den Bauch, es lief in alle Richtungen, es eiterte, es siffte, die Brüste waren auf das 3-fache angeschwollen. In Mengen kam das da raus und mir ging es auch körperlich unglaublich schlecht. Ein Chirurg in Zülpich bei Köln überwies sie mit hohem Fieber ins nahegelegene Brustzentrum nach Euskirchen. Da war ich dann panisch, weil Geld war weg, OP war durch, jetzt irgendwie stationärer Aufenthalt. Ja, dann haben die aber mit der Kasse hin und her verhandelt. Die haben dann eine Kostenzusage gegeben, haben sich allerdings das Geld hinterher bei mir wiedergeholt. 10 Tage lag sie auf der Intensivstation. Die Naht platzte weiter auf. Der Körper hat das Implantat abgestoßen. Ein neues war aufgrund des verhärteten Brustgewebes nicht einsetzbar. Also es sah jetzt viel, viel, viel schlimmer aus als vorher. Also das war ja alles für die Füße. Also nicht nur Geld weg und irgendwie mit einer Blutvergiftung im Krankenhaus gelegen, sondern hinterher auch nicht mal, dass man sagen kann, naja gut, okay, es ist zumindest nett geworden. Ich bin mit einem Prothesen-BH rumgelaufen. Barbara Heyer hatte sich eine Staphylokokkeninfektion eingefangen. Eines der Risiken, die bei jeder Operation mitschwingen. Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass der Arzt einen Fehler begangen oder gepfuscht hätte. Dem Doktor und seiner medizinischen Leistung macht sie auch keine Vorwürfe. Trotzdem würde sie eine Auslands-OP nie wieder vornehmen lassen. Ich glaube nicht, dass die Chirurgen in Prag oder wo auch immer im Ausland schlechter sind. Ich glaube einfach, dass die Betreuung danach, das ist der Knackpunkt. Man setzt sich ja nicht mit hochentzündlichen Brüsten wieder in den Flieger und sagt, bitte bringen Sie es in Ordnung. Allerdings bemängelt sie, dass an Personal gespart wurde. Sie selber hat jahrelang im Operationssaal gearbeitet. Also hier stehen 5 Leute am Tisch, da gab es 2. Kein Anästhesist. Und das habe ich nicht mal gefragt. Also ich bin natürlich davon ausgegangen, es gibt einen Anästhesisten vor Ort. Nö. Und nach der OP war eigentlich, okay, wer war denn noch da? Mehr gab es nicht. Was natürlich auch den Preis erklärt. Noch einen weiteren Punkt kritisiert sie rückblickend. Er hätte mich nicht entlassen dürfen. Also das ganz sicher nicht. Und das wäre auch hier ein Eingriff gewesen. Da wäre ich mal locker 3-4 Tage stationär gewesen. Klar, das sind alles Kosten, die da mit reinspielen. Ihr Fazit? Nein, ich würde es nicht mehr tun, weil alles, was danach schief geht, zahlt man selbst hier in Deutschland. Ich habe es selber erlebt, ich nicht mehr. 2007 hat der Deutsche Bundestag die sogenannte Leistungsbeschränkung bei Selbstverschulden in § 52 Absatz 2 Sozialgesetzbuch 5 aufgenommen, erklärt der Pressesprecher vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen Florian Lanz. Sie besagt, wenn ich eine medizinisch nicht notwendige Operation gemacht habe und es hinterher Komplikationen gibt, dann muss ich, so heißt es im Gesetz, einen angemessenen Eigenanteil zahlen. Die Krankenkassen haben lange überlegt, was könnte das sein. Das Ergebnis ist, rund 50% der Kosten muss der Versicherte, muss die Versicherte selber zahlen, die andere Hälfte zahlen die Krankenkassen. Die Interpretation der Formulierung angemessener Anteil bleibt den Kassen überlassen. Ein Mitarbeiter einer der führenden deutschen Krankenkassen äußert hinter vorgehaltener Hand, dass sie die Kosten ähnlicher Fälle bisher stets zu 100% übernommen haben. Das Geld, über das wir reden, ist nicht das Geld der Krankenkassen, es ist das Geld der Beitragszahler. Und wenn also eine Frau für sich, um sich persönlich besser zu fühlen, die Brust hat vergrößern lassen, ist es dann richtig, dass die Solidargemeinschaft aus ihren Zwangsbeiträgen, die sie zahlen müssen, die Nachbehandlung bezahlt? Barbara Heyer wurde zur Kasse gebeten. 2.500 Euro sollte die Operation in Prag kosten. Nach Abschluss aller Nachbehandlungen kommt sie auf rund 11.000 Euro. Und wir haben jetzt im Nachhinein, wir haben natürlich die Konten überzogen und das Auto verkauft, anders ging's nicht. Aber im Nachhinein, also gespart hat man nichts. Metzger, Busunternehmer, Betriebswirte würden sich auf dem attraktiven Markt tummeln. In Deutschland. Gleich bei ihm um die Ecke, beklagt Dr. Loos, plastischer Chirurg aus Karlsruhe. Ein Schleuderpreisanbieter habe vor kurzem gar versucht, ihn selber anzuheuern. Der wirbt im Internet mit Brustvergrößerungen für 2.599 Euro. Habe ich natürlich dankend abgelehnt, weil man arbeitet ja nicht, um drauf zu zahlen. Und mit dem Betrag von 2.599 Euro kann keiner kostendeckend arbeiten. Billigangebote sollen Hemmschwellen senken und so noch mehr Kunden gewinnen, glaubt der Facharzt. Medizinische Behandlungen bekämen den Geschmack einer simplen Dienstleistung. Die Agentur vermittelt die Patienten, der Arzt soll sie dann operieren. Ich gebe es einfach mal ein, bei Google ist das häufigste. Geben die Patienten ein Brustvergrößerung, also so wird es zumindest suggeriert. Und das meiste, was halt kommt, sind irgendwelche Werbeportale. Da finden sich Werbungen wie: Jetzt Brustvergrößerung noch günstiger im Online-Angebot. Sparen Sie zusätzlich nochmals, wenn Sie online buchen. Die Abwicklung erfolgt auch online per E-Mail. Unter briefmarkengroßen Bildern mit schlanken, wohlgeformten Körperteilen prangen pinkfarbene Preisschilder. 2.999, 3.999 Euro. Grundsätzlich muss man sagen, es gibt ein Heilmittelwerbegesetz. das besagt, dass es verboten ist, über Preise zu werben in der Medizin. Vor dem Hintergrund, dass es nicht zu einem ruinösen Preiskampf kommt, unter dem die Patienten dann letztendlich leiden. Was Dr. Loos im Laptop eingibt, erscheint auf einem großen Monitor an der Wand des Behandlungszimmers, auf dem er seinen Patienten sonst gerne Fotos zur Veranschaulichung präsentiert. Schönheitsgebot, ne? Das ist sowas wie eBay. Ich dachte, das gibt's gar nicht mehr. Und zwar kann man da angeben, ich will da und da operiert werden, in der und der Stadt. Bitte macht mir doch Angebote. Und da können sich da die Ärzte nacheinander unterbieten. Das hier ist eine Firma und die wird vom Heilmittelwerbegesetz nicht erfasst. Natürlich, sagt er, kennt auch er Konkurrenz und wirtschaftlichen Druck. Die Klinik hier habe ich übernommen und das Ganze ist so mit einem Umfang von ca. 1,5 Millionen Euro verbunden, mit dem, was ich zusätzlich noch investieren musste. Und dann hat mich halt voll dieser Implantatskandal erwischt. Implantate des französischen Herstellers PIP wurden weltweit Hunderttausenden Frauen eingesetzt. Der TÜV Rheinland hatte die Produktion zertifiziert, nachdem er die Unterlagen, nicht aber die Kissen selbst, überprüft hatte. So blieb lange unbekannt, dass sie statt des vorgesehenen Spezialsilikons billiges Industriesilikon enthielten, das bei Austritt schädlich sein kann. 400 Praxispatientinnen von Dr. Loos waren betroffen. Die meisten wurden von seinem Vorgänger, rund 110 von ihm selbst, besten Gewissens operiert. Ich habe dann den Kassensatz verlangt, das sind 4.200 Euro gewesen. Und die haben zumeist die Hälfte von der Kasse wieder gekriegt. Das war eigentlich unterm Selbstkostenpreis. Aber das ist natürlich so, das hätte mir fast den Kopf gekostet. Die Anästhesistin klopft an. Eine 20-jährige Patientin befindet sich bereits in der Vollnarkose. Eine von jährlich rund 150 Brust-OPs. Jetzt habe ich in der Unterbrustfalte geschnitten. Ich bin auf den großen Brustmuskel. Da sehen Sie, die Rippe. Das ist der kleine Brustmuskel da. Der bleibt immer dran. Ganz schön anstrengend. Durchschnittlich werden 300 Gramm Silikon eingesetzt. Bei dieser Patientin sind es 255. Wichtig ist den meisten Frauen, es soll natürlich aussehen, auch wenn sie oben ohne gehen, nicht sehen, dass sie Implantate haben. Vor der OP habe die Patientin nicht einmal ein A-Körbchen füllen können. Jetzt liegt sie bei B oder gar C. Das ist immer das Hauptproblem, dass das auch symmetrisch ist, ne? Dieser Patientin sei die gleiche OP bei einem anderen deutschen Arzt für 1.500 Euro weniger angeboten worden. Im Vorgespräch habe man ihr aber wichtige Informationen vorenthalten. Zum Beispiel begrenzte Implantathaltbarkeit, Ausfallzeit, das ist immer schön geredet worden. Es wird alles gut und aus meiner Sicht unseriöse Implantathersteller werben sofort im Vordergrund, wir geben lebenslange Garantie. Was soll das heißen? Die halten ein Leben lang. Das tun sie aber nicht, ne? Für die erfolgreiche Suche nach einem seriösen, erfahrenen Anbieter sind folgende Kriterien hilfreich. Erstens, der Titel Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Er steht für eine langjährige, umfassende Qualifikation mit 4 Säulen. Hand-, Verbrennungs-, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie. Das heißt nicht, dass andere Ärzte zwangsläufig schlecht sind. Zweitens, die Mitgliedschaft in Fachverbänden. Die DGRPC fordert von Neumitgliedern neben dem Facharzttitel eine eigene Praxis, mehrjährige Erfahrung und die Empfehlung durch ein bestehendes Mitglied. Weitere seriöse Organisationen sind die Deutsche Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, kurz DGPREC, die vor 2 Jahren gegründete Gesellschaft für Ästhetische und Rekonstruktive Intimchirurgie, kurz GERIT, sowie die DGS, die Deutsche Gesellschaft für Senologie bei Brustoperationen. Drittens, Qualitätssiegel und Zertifikate. Sind teilweise käuflich und daher nicht immer seriös. Viertens, der Preis. Bewegt er sich deutlich unterhalb der von Fachverbänden genannten Richtpreise, sollten Interessenten überprüfen, ob möglicherweise an der Sicherheit des Patienten oder an der Qualität der Materialien gespart wird, warnen Experten. So klingt eine elektrische Vibrationskanüle, ein langes, dünnes, stabähnliches Wunderinstrument, an das viele Patienten hohe Erwartungen knüpfen. Fettabsaugungen sind in der Skala relativ weit oben, liegen bei 11,3% aller durchgeführten Behandlungen, zumindest bei den Frauen. Bei den Männern ist die Zahl ähnlich, ein bisschen höher. Und damit steht die Liposuktion, so der medizinische Begriff, bei Männern auf Platz 1 der Beliebtheitsskala. Es klingt alles so einfach. Vorher-Nachher-Fotos im Internet suggerieren, dass die Patienten während eines 2-stündigen Tiefschlafs in die erträumte Konfektionsgröße hineinschmelzen. sich ihrer Kurven an Bauch, Beinen und Po entledigen oder Männer Speckröllchen im Flankenbereich, die sogenannten Love Handles, los sind. Also einfach Vibrationskanüle rein, Fett raus, fertig aus. Während der Arzt mit dem langen Instrument in der ungelebten Körperregion stochert, werden die Kanülen des Instruments in feine Schwingungen versetzt und schleudern das Fett praktisch aus den Zellen heraus. Durch einen feinen, durchsichtigen Schlauch bahnt sich die ölgelbe Flüssigkeit den Weg in ein Gefäß. Es ist natürlich nicht immer möglich, eine Fettabsaugung zu machen, weil viele Männer haben das Fett auch im Bereich unter dem Bauchfell und unter der Bauchmuskulatur. Das ist nicht absaugbar. Das sind so die typischen Männer, dünne Arme, dünne Beine und einen festen Bauch, wo der Volksmund Bierbauch zu sagen würde. Das kann man nicht absaugen. Diese Patienten sollten lieber Diät machen und Sport treiben. Beim Lipödem, einer krankhaften Gefäßveränderung mit Wasseransammlung im Fettgewebe, kann es medizinisch sehr sinnvoll sein, Fett abzusaugen und die Patienten von den Schmerzen der deutlich verdickten Beine bei sonst schlankem Körper zu befreien. Dr. Kleinschmidt kennt aber auch andere Extreme. Die homosexuellen Männer, die ja gerade in unserem Großraum Köln sehr, sehr ästhetisch veranlagt sind, bei denen es auch dann wirklich um Kleinigkeiten geht. Ja, auch im Fettabsaugebereich, dann hier an den Oberschenkel oder da am Bauch oder an der Brust, Brustbereich. So ein bisschen schwammige Brust ist nicht so definiert. Jährlich 250.000 Mal wird in Deutschland Fett abgesaugt. Trotz Routine lassen sich Risiken wie Taubheitsgefühle, Schmerzen, Blutungen sowie bleibende Dellenbildung nicht ausschließen. Die Liposuktion kann aber nicht nur Ungeliebtes entfernen. Sie ist Voraussetzung für eine der Behandlungsformen der Zukunft, betont die Expertin für Eigenfetttransplantation Dr. Annette Kleinschmidt, deren Namensverwandtschaft mit dem Bensberger Kollegen rein zufällig ist. Dabei wird an unvorteilhafter Stelle entfernt, was an gewünschter Stelle eingebracht wird. Heute stehen wir da, dass weltweit die Eigenfetttransplantation im ästhetischen Bereich zur Faltenunterspritzung durchgeführt wird, zur Brustunterspritzung durchgeführt wird, wie gesagt, in der Genitalchirurgie, zur Narbenunterfütterung, als medizinische Indikation zum Weichermachen der strahlenbeschädigten Haut. Die Methoden zum Absaugen, Aufbereiten und Einspritzen werden weiter optimiert, um in der Lage zu sein, auch größere Mengen unzerstörter Zellen zu entnehmen. Derzeit erforscht sie den Einsatz der Methode bei Brustkrebspatientinnen. In der Faltenmedizin oder bei der Schamlippenstraffung, der Penisvergrößerung oder der G-Punkt-Unterspritzung sei Eigenfett längst eine wunderbare Alternative zu Fremdmaterial wie Hyaluronsäure. Ich habe gerade bei einer jungen Frau, einer jungen Mutter, eine Schamlippenkorrektur gemacht. Sie litt schon länger darunter, dass sie Beschwerden hat durch zu große innere Schamlippen, sodass sie beim Fahrradfahren oder auch beim Reiten, sie reitet, Probleme hat, dass das aufeinander reibt. Die Verkleinerung der Labien erfährt in letzter Zeit einen regelrechten Boom. In mancher Praxis sind die Anfragen binnen 5 Jahren um das 20- bis 40-fache gestiegen. Nicht, weil das Problem neu ist, sondern weil sich im Zuge neuer ästhetischer Modetrends auch eine neue Offenheit ergeben habe. Ich glaube, dass durch die Rasur zum Beispiel der männlichen oder weiblichen Genitalien das sehr viel offener daliegt. Dass es so eine Art Pornografisierung der Gesellschaft wird. Es wird viel mehr über Brüste geredet, es wird über Genitalien geredet. Und wo früher so ein Mantel des Schweigens war oder wo man so ein bisschen pikiert, na, da redet man nicht drüber, ist es teilweise in diesem Zimmer sehr, sehr offen, wird darüber diskutiert. Es wird Dinge gezeigt, die mir früher niemand gezeigt hat. Hätte jetzt im Intimbereich. Freizügige Phasen gab es immer wieder, aber selten waren die Vorbilder so unecht wie heute. Schüler schicken sich zum Spaß Pornos auf den Smartphones hin und her, sehen geweißte Rosetten im Analbereich und 100% symmetrische Genitalien. Im Internet kann man jederzeit reinkommen. Man muss dann ja nur klicken, ja, ich bin 18 und schon kann man sich alles angucken, aber auch wirklich absolut alles. Und das ist auch nicht alles schön, aber es wird halt immer offener und damit wird es auch ja, banalisiert teilweise auch und ist so wie so eine Ware. Also es ist wirklich keine gute Entwicklung jetzt aus meiner Sicht. Laut DGRPC belegen Genitaloperationen in Deutschland Platz 7 der häufigsten Behandlungen. Die Korrektur der Schamlippen und die Vaginalverengung zählen mit der Wiederherstellung des Jungfernhäutchens, der Hymenrekonstruktion, zu den am häufigsten durchgeführten operativen Eingriffen im weiblichen Intimbereich. Bei Männern belegte die Intimchirurgie 2013 Platz 8 der Beliebtheitsskala, Tendenz steigend. Das reicht von kleinen Unterspritzungen bis hin zur Penisverlängerung bzw. zur Verbreiterung. In der Regel mit Eigenfett. Gelegentlich ist es aber auch notwendig, dass tatsächlich auch ein prothetischer Ersatz nötig ist. Das ist aber eher sehr selten. Mit ihren 41 Jahren gehört Dr. Annette Kleinschmidt jener Generation von Frauen an, die als Fachärztin für plastische Chirurgie eine frühere Männerdomäne für sich entdeckte und ein breites Spektrum bedient. Von der nichtchirurgischen Falten bis hin zur rekonstruktiven Medizin. 8 Stunden hat sie an diesem Tag im Operationssaal gestanden, um einem Patienten eine Lebensveränderung zu ermöglichen. Wir haben eine Phalloplastik gebaut. Das ist eine Penoidrekonstruktion bei einem Transgender-Patienten, der sich von Frau zu Mann hat umwandeln lassen und entsprechend diesen langen Weg von 6 bis 8 Operationen gegangen ist. Und dies ist circa der 3. bis 4. Schritt. Eine solche Phalloplastik wird komplett aus körpereigenem Material des Patienten, unter anderem aus Unterarmplastiken, gefertigt. Wir führen in der Double-Tube-Technik eine Harnröhrenrekonstruktion zur Verlängerung der weiblichen Harnröhre in eine männliche Harnröhre durch, die sozusagen von außen nochmal umschlungen wird zur Bildung des männlichen Gliedes. Ein solches Penoid wird nie ein richtiger Penis werden, klärt sie ihre Patienten auf. Aber es ist am Ende der Behandlung weitestgehend funktionsfähig. Das heißt, im Verlauf wird noch eine Erektionsprothese eingebaut und auch eine entsprechende Hodenrekonstruktion aus den Schamlippen vorgenommen. Das Ganze sieht dem männlichen Geschlechtsteil ähnlich, es sieht aber nie gleich aus und sieht auch nie unverwechselbar aus. Die moderne Intimchirurgie umfasst ein breites Spektrum, betont die Gesellschaft für ästhetische und rekonstruktive Intimchirurgie, Gerrit. Sie verwirklicht gehobene Ästhetikansprüche, wie eine designte Vagina, kann das Lustvermögen der Patienten durch eine G-Punkt-Unterspritzung steigern, sowie starke körperliche und seelische Schmerzen reduzieren, wie etwa im Fall der rekonstruktiven Chirurgie nach einer genitalen Beschneidung. Davon gibt es Millionen auf diesem Erdball. Und ich denke auch gerade, dass ich da als Frau auch mit in der Verantwortung bin, dass das wirklich auch als Leid gesehen wird und ein Menschenrecht ist, dass Frauen diesbezüglich behandelt werden und dass das überhaupt nichts mit Ästhetik zu tun hat, sondern eine reine medizinische Indikation ist. Operation Schönheit im Spannungsfeld zwischen leidlindernder Wiederherstellungschirurgie und Schönheitswahn. Werden Phalloplastiken auch bald selbstunsicheren Männern helfen? Und werden wir uns durch Eigenfetttransplantation neue faltenfreie Körper modellieren? Das klingt fantastisch, aber so würde man es halt tatsächlich auch nicht vornehmen. Was man machen kann, ist, wenn man eine Patientin hat, die tatsächlich sich die Brust augmentieren lassen möchte, würde man die erst vergrößern, würde das Ganze nochmal steril abkleben und könnte den G-Punkt von dem kleinen Rest nachher noch mit unterspritzen. Aber dass man das Gesamtkörper-Makeover damit macht, so würde man es sicherlich nicht vorgehen. Zurück in Kopenhagen. Stefano steht den Schönheitsmoden skeptisch gegenüber. Als er Gitarrist in einer Rockband war, galten behaarte Kerle noch als männlich. Und heute? Das fällt mir eigentlich sowieso in der Reklame auf. Da sind halt die Leute mit durchtrainierter Brust. Da müssen natürlich die Haare dort weichen, damit das durchtrainierter aussieht. Warum, scherzt er, kann man die unerwünschten Brust-, Scham- und Beinhaare nicht einfach auf den Kopf verpflanzen? Tatsächlich ist das möglich und wird beispielsweise für Unfall- und Verbrennungsopfer genutzt, weiß Britta Richter zu berichten. Das hat Dr. Santos auch schon erfolgreich gemacht. Diese Haare, und das ist sehr, sehr spannend, das Wunder des Körpers. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Brusthaar nehmen, was eben sehr lockig ist, ja, und Sie haben auf dem Kopf eigentlich eher glatte Haare, fängt irgendwann an, dieses Follikel, wenn man das von der Brust auf den Kopf versetzt, auch an glatt zu wachsen. Dr. George Santos erscheint im Warteraum. Stephanos Transplantate wurden noch einmal gezählt. Er braucht zwischen 3.500 und 4.000 Haaren. Und wir haben 3.728 Haare entnommen. Eine sehr gute Zahl, um im vorderen Bereich eine sehr gute Intensität zu erhalten. Wir starten nun die zweite Phase der Behandlung. Ein manueller Kreislauf im Sekundentakt beginnt. Zwei Assistentinnen bestücken pipettenähnliche Instrumente mit jeweils einem Haarfollikel. Er nimmt eines, setzt es in korrektem Abstand und Winkel ein, legt die Pipette zurück. Greifen, einsetzen, bestücken. 3 Stunden lang. Dann blickt er auf. Are you happy? Yes, I'm very congratulations. Okay. You're welcome. You will see fantastic results after. Sie werden fantastische Resultate in 10 Monaten sehen. Ich bin begeistert. Werden wir eine Gesellschaft mit vollem Haupthaar und schlanken, wohlgeformten Körpern? Werden Falten so tabu sein wie graue Haare unter 60? Der Wunsch nach Jugendlichkeit und vielleicht auch nur Anhalten eines gewissen Lebensgefühls und Lebensstandards, der wird immer da sein. Also ein bisschen so ein blöder Spruch, 20 Jahre 40 sein. Je günstiger die Angebote, desto mehr Patienten werden sie nutzen. Je mehr sie nutzen, desto normaler und harmloser erscheinen sie. Fachärzte müssen sich dem Konkurrenzkampf stellen. Langfristig muss man sagen, geht die Reise sicherlich dazu, dass sich immer mehr Scharlatane auch in diesem Bereich einfinden werden, die versuchen werden, das große Geschäft zu machen mit der Schönheitschirurgie und dass hier die Patienten immer unkritischer werden. Eine Entwicklung, die DGRPC-Schatzmeister Dr. Helge Jens aus Aachen mit Sorge betrachtet. Letztendlich muss es irgendwann dazu kommen, dass ein reglementierender Faktor auch von der Politik in diesen Markt hineinkommt, dass letztendlich die Facharztbezeichnung geschützt wird und dass die Patienten auch von der Öffentlichkeit her besser informiert werden, worum es hier eigentlich geht. Wenn ich erst einmal schön bin. Von dieser Sehnsucht wissen Industrie, Geschäftsleute und auch Ärzte zu profitieren. Eine Sehnsucht, die teils künstlich geschürt wurde, bemerkt die Assistentin von Dr. Santos, Ilona Schur, die doch aber auch ganz simpel und einfach urmenschlich ist. Wenn du dich wohl in deiner Haut fühlst, dann glaubst du an dich und daran, alles zu schaffen. Jeder träumt davon, keinerlei Komplexe zu haben. Das ist das Geheimnis. Die Beauty-Branche suggeriert, dass makelloses jugendliches Aussehen dabei behilflich ist. Und viele glauben es. Solange das so bleibt, wird das Geschäft mit dem Körper weiter expandieren. Operation Schönheit, das attraktive Geschäft mit dem Körper. Ein Feature von Susanne Rabsal. Es sprachen Edda Fischer, Marc-Oliver Bögel, Lutz Günermeier, Jörg Rustiak und Dominik Freiberger. Technische Realisation Patrick Huth und Sebastian Nohl. Regieassistenz Ute Welteroth. Regie Michael Wehrhahn. Redaktion Frank-Christian Starke. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.